Abschnitt 4 aus Die Blinde, Band 1 von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel: Begegnung mit dem Manne im Zwielicht. Unser kleines, angenehmes Diner war schon lange vorüber. Wir hatten geplaudert und zwar, wie es Frauen zu tun pflegen, nur über uns selbst. Der Tag ging seinem Ende entgegen. Die untergehende Sonne ergoss eben ihren letzten roten Schimmer über unser hübsches Wohnzimmer, als Lucilla, wie wenn ihr plötzlich etwas einfiele, aufsprang und klingelte. Zilla erschien. »Die Flasche aus der Apotheke«, sagte Lucilla, »ich hätte schon vor Stunden daran denken sollen. Wollen Sie die Flasche Susannen selbst bringen, liebes Kind?« Es freute mich zu hören, dass die alte Amme so familiär mit ihrer jungen Herrin verkehrte. Es war das so durchaus unenglisch. Nieder mit dem teuflischen System der Sonderung der Stände in diesem Lande. »Jawohl, ich will sie selbst hinbringen.« »Soll ich mit Ihnen gehen?« »Nein, nein, dazu ist gar keine Veranlassung.« Dann wandte sie sich zu mir mit den Worten, »Sie sind wohl nach Ihrem Marsche über die Hügel zu müde, um noch auszugehen?« Ich hatte zu Mittag gegessen und etwas geruht, war daher völlig bereit, wieder auszugehen und sagte das. Lucillas Gesicht erheiterte sich. Aus irgendeinem besonderen Grunde war ihr ersichtlich daran gelegen gewesen, mich zu überreden, mit ihr auszugehen. »Es handelt sich nur um einen Besuch bei einer armen, gichtischen Frau im Dorfe«, sagte sie. »Ich habe etwas zum Einreiben für sie und kann ihr das nicht gut schicken. Sie ist alt und eigensinnig. Wenn ich es ihr selbst bringe, so glaubt sie an die Heilkraft des Mittels. Wenn es ihr aber ein anderer bringt, so wirft sie es unfehlbar beiseite.« Über unserem angenehmen, langen Geplauder hatte ich die Frau ganz vergessen. »Wollen wir uns fertig machen?« Kaum hatte ich die Tür meines Schlafzimmers hinter mir geschlossen, als an dieselbe geklopft wurde. »War es Lucilla?« »Nein, es war die alte Amme, die mit einer geheimnisvollen Miene den Finger wie zu einer vertraulichen Mitteilung auf den Mund gelegt auf den Fußspitzen eintrat.« »Verzeihen Sie, Madame«, fing sie flüsternd an, »mir scheint, Sie sollten wissen, dass meine junge Herrin einen besonderen Zweck dabei hat, dass sie heute Abend mit Ihnen ausgeht. Sie brennt wie wir alle vor Neugierde. Gestern Abend hat sie mich mit sich genommen und bediente sich meiner Augen, um damit zu sehen. Aber meine Augen haben sie nicht befriedigt. Nun will sie es mit ihren Augen versuchen.« »Was erregt denn Fräulein Lucillas Neugierde so sehr?«, fragte ich. »Das ist natürlich genug, das arme, liebe Kind«, fuhr die Alte fort, indem sie ihren Gedankengang verfolgte, ohne die geringste Notiz von meiner Frage zu nehmen. »Keiner von uns kann etwas über ihn herausbringen. Er geht gewöhnlich in der Dämmerung spazieren. Sie können daher ziemlich sicher darauf rechnen, ihn heute Abend zu treffen und selbst beurteilen, Madame, was mit so einem unschuldigen Geschöpf wie Fräulein Lucilla am besten bei der Sache zu tun ist.« Diese sonderbare Antwort erweckte nun meine Neugierde aufs Äußerste. »Beste Frau«, sagte ich, »Sie vergessen, dass ich eine Fremde bin. Ich weiß ja nichts von der Sache. Hat dieser geheimnisvolle Mann einen Namen? Wer ist er denn?« Kaum hatte ich diese Frage getan, als wieder an die Tür geklopft wurde. Zilla flüsterte mir eifrig zu, »Machen Sie keinen Gebrauch von dem, was ich Ihnen gesagt habe. Sie werden ja selbst sehen. Ich habe nur im Interesse meiner jungen Herrin mit Ihnen gesprochen.« Sie humpelte fort und öffnete die Tür, und da stand Lucilla mit ihrem zierlichen Gartenhut auf dem Kopfe meiner wartend. Wir traten durch unseren eigenen Eingang in den Garten und gelangten durch eine Pforte in der Mauer in das Dorf. Nach der Warnung, die ich von der Amme erhalten hatte, durfte ich nicht daran denken, irgendwelche Fragen an Lucilla zu richten, wenn ich nicht Gefahr laufen wollte, gleich am ersten Tage, wo ich in unsere kleine Familie eingetreten war, Unheil anzurichten. Ich hielt meine Augen weit offen und harrte der Dinge, die da kommen würden. Ich beging übrigens gleich bei unserem Fortgehen einen Verstoß. Ich bot Lucilla meine Hand, um sie zu führen. Sie brach in lautes Lachen aus. »Liebe Madame Pratolungo, ich kenne den Weg besser als Sie. Ich streife hier überall in der Gegend umher, ohne einen anderen Führer als den da.« Dabei hielt sie einen zierlichen elfenbeinernen Spazierstock, an welchem eine hellseidene Troddel befestigt war, empor. Mit ihrem Spazierstock in der einen, ihrer Medizinflasche in der anderen Hand und ihrem kecken Hütchen auf dem Kopfe gab sie das reizendste Bild ab, das ich seit lange gesehen hatte. »Sie müssen mich führen, liebes Fräulein«, sagte ich, indem ich ihren Arm ergriff. Wir gingen in das Dorf. Nichts, was auch nur die entfernteste Ähnlichkeit mit einer mysteriösen Gestalt gehabt hätte, begegnete uns in der Dämmerung. Die wenigen vereinzelten Arbeiter, welche ich bereits gesehen hatte, sah ich wieder, sonst nichts. Lucilla verhielt sich schweigend, argwöhnisch schweigend, wie ich nach dem, was Zilla mir gesagt hatte, annahm. Ihr Blick war, wie ich mir einbildete, der einer Person, welche mit gespannter Aufmerksamkeit auf etwas horcht. Als wir vor dem Häuschen der gichtkranken Frau angelangt waren, hielt sie an und trat ein, während ich draußen auf sie wartete. Die Einreibung dauerte nicht lange. Lucilla war gleich wieder da und sie ergriff jetzt meinen Arm von selbst. »Mögen Sie noch etwas weitergehen?«, fragte sie. »Es ist so angenehm und kühl um diese Zeit des Abends.« Was es auch sein mochte, worauf sie es abgesehen hatte, jedenfalls suchte sie dieses etwas jenseits des Dorfes. In der feierlichen, friedlichen Dämmerung verfolgten wir die einsamen Windungen des Tales, durch welche mein Weg mich am Morgen geführt hatte. Als wir dem kleinen, einsam gelegenen Häuschen, welches ich bereits als Brown Down kennengelernt hatte, gegenüber anlangten, fühlte ich, wie ihre Hand unwillkürlich meinen Arm fester drückte. »Aha«, dachte ich bei mir, »hat Brown Down etwas damit zu tun?« »Sieht die Landschaft heute Abend sehr öde aus?«, fragte sie, indem sie ihr Stöckchen in die Luft schwang. Der wahre Sinn dieser Frage, wie ich sie auffasste, war: »Sehen Sie irgendjemand, der aus dem Hause kommt?« Indessen kam es mir nicht zu, ihrer Frage einen besonderen Sinn unterzulegen, bevor sie noch den Augenblick für gekommen gehalten hatte, mir ihr Geheimnis anzuvertrauen. Ich antwortete nur: »Mir erscheint die Aussicht sehr schön, liebes Fräulein.« Sie schwieg wieder und versank in ihre Gedanken. Wir bogen in eine neue Windung des Tales ein, und hier endlich kam uns eine menschliche Gestalt, die Gestalt eines einzelnen Mannes, von der anderen Seite entgegen. Als wir einander näher kamen, bemerkte ich, dass es ein in ein helles Jagdröckchen gekleideter Herr war, der einen kegelförmigen italienischen Filzhut auf dem Kopfe trug. Als er uns noch ein wenig näher gekommen war, sah ich, dass er jung und bei noch größerer Annäherung, dass er schön, wenn auch von etwas weibischer Schönheit war. Alsbald vernahm Lucilla seine Fußtritte, errötete und presste wieder unwillkürlich ihre Hand auf meinen Arm. Hier war also endlich der geheimnisvolle Gegenstand, von welchem Zilla mit mir gesprochen hatte. Ich habe, ich nehme keinen Anstand, es auszusprechen, ein gutes Auge für Mannesschönheit. Ich sah ihn an, als er an uns vorüberging. Nun kann ich feierlich versichern, dass ich keine hässliche Frau bin. Gleichwohl sah ich, als sich unsere Augen begegneten, wie sich das Gesicht des fremden Herrn plötzlich zu einem Ausdruck verzog, der mir deutlich sagte, dass ich einen unangenehmen Eindruck auf ihn gemacht hatte. Nicht ohne Schwierigkeit, denn meine Begleiterin hielt meinen Arm fest und schien geneigt, stillzustehen, beschleunigte ich meine Schritte, so dass ich rasch an ihm vorüberkam, wobei ich, glaube ich, nicht verfehlte, ihm durch meinen Gesichtsausdruck zu erkennen zu geben, dass ich die Veränderung seines Gesichtsausdrucks bei meinem Anblick als eine Impertinenz betrachtete. Dem sei übrigens wie ihm wolle. Nach einer kurzen Weile hörte ich seine Schritte hinter uns. Der Mann war umgekehrt und war uns gefolgt. Er trat an Lucillas andere Seite und zog den Hut. »Verzeihen Sie, Madame«, sagte er, »Sie haben mich eben angesehen.« Bei dem ersten Wort, das er sprach, wühlte ich wie Lucilla zusammenfuhr. Ihre auf meinen Arm liegende Hand fing infolge einer mir unbegreiflichen Aufregung zu zittern an. In der zwiefachen Bestürzung über Lucillas Erregung und der so unerwartet gegen mich erhobenen Beschuldigung, einen Mann dadurch, dass ich ihn angesehen hatte, beleidigt zu haben, erlitt ich den merkwürdigsten Verlust, der einer Frau begegnen kann, den Verlust der Sprache. Er ließ mir keine Zeit, wieder zu mir zu kommen. Er fuhr ohne weiteres mit dem, was er zu sagen hatte, fort, indem er im Ton eines vollkommenen, wohlerzogenen Mannes, ohne irgendetwas Unheimliches im Blick oder etwas Sonderbares in seinem Benehmen zu zeigen, sprach. »Entschuldigen Sie, wenn ich es wage, eine sehr sonderbare Frage an Sie zu richten. Waren Sie zufällig am 3. vorigen Monats in Exeter?« »Ich hätte weniger oder mehr als eine Frau sein müssen, wenn ich jetzt nicht den Gebrauch meiner Zunge wiedergefunden hätte.« »Ich bin in meinem Leben nicht in Exeter gewesen,« antwortete ich. »Darf ich Sie nun meinerseits fragen, warum Sie diese Frage an mich richten?« Anstatt mir zu antworten, sah er Lucilla an. »Verzeihen Sie mir abermals, vielleicht, dass diese junge Dame...« Er stand offenbar im Begriff zu fragen, ob Lucilla in Exeter gewesen sei, als er plötzlich innehielt. In dem aufregenden Interesse, mit welchem der ganze Vorgang sie erfüllte, hatte sie ihm ihr volles Gesicht zugekehrt. Ihre Augen hatten noch Ausdruck genug, um ihre eigene traurige Geschichte in ihrer stummen Sprache zu erzählen. Als der Fremde das Schicksal dieser Augen in ihnen las, nahm sein Blick, der noch eben etwas scharf Forschendes gehabt hatte, einen tief betrübten Ausdruck an. Er zog wieder den Hut und verneigte sich gegen mich in der ehrerbietigsten Weise. »Ich habe«, sagte er sehr ernst, »Ihre und der jungen Dame Verzeihung zu erbitten. Bitte verzeihen Sie mir, mein sonderbares Benehmen findet seine Entschuldigung in etwas, was ich mir selbst nicht zu erklären weiß. Ich fühlte mich unglücklich, als Sie mich ansahen. Ich kann nicht sagen, warum. Guten Abend.« Wie jemand, der verwirrt und verschämt ist, wandte er sich rasch ab und ging seines Weges. Ich kann nur wiederholen, dass in seinem Benehmen nichts Sonderbares oder Beunruhigendes lag. Man kann den Mann, wie er sich uns präsentierte, gerechterweise und ohne Übertreibung nur als einen vollkommenen Gentleman im Vollbesitz seines Verstandes bezeichnen. Ich sah Lucilla an. Sie stand, ihr blindes Antlitz gen Himmel gerichtet, selbstverloren wie ein verzückter Mensch. »Wer ist der Mann?« fragte ich. Meine Frage schien sie plötzlich aus ihrem Himmel zu reißen und wieder auf die Erde zu bringen. »Oh«, sagte sie in vorwurfsvollem Tone, »mir klang seine Stimme noch im Ohr und nun ist sie verklungen.« »Wer ist er?« fügte sie nach einer kurzen Pause meine Frage wiederholend hinzu. »Das weiß niemand. Erzählen Sie mir doch, wie er aussieht. Ist er schön? Er muss schön sein mit einer solchen Stimme.« »Haben Sie seine Stimme heute zum ersten Male gehört?« fragte ich. »Ja, er ging gestern, als ich mit Zilla spazieren ging, an uns vorüber, aber er sprach nicht. Wie sieht er aus? Bitte erzählen Sie mir doch, wie er aussieht.« In ihrem Tone lag etwas leidenschaftlich Ungeduldiges, das mich warnte, sie nicht zu reizen. Es fing an, dunkel zu werden. Es schien mir geraten, vorzuschlagen, nach Hause zurückzukehren. Sie erklärte sich bereit, alles zu tun, was ich wünsche, wenn ich ihr nur den unbekannten Mann beschreiben wolle. Auf dem ganzen Rückwege hatte ich fortwährend so viele Fragen zu beantworten, dass mir zumute ward, als sei ich ein bei einer gerichtlichen Verhandlung von den Advokaten in ein geschicktes Kreuzverhör genommener Zeuge. Lucilla schien durch das Ergebnis des Verhörs einstweilen befriedigt zu sein. »Ach«, rief sie aus, indem sie das Geheimnis verriet, das ihre alte Amme mir anvertraut hatte, »Sie verstehen, ihre Augen zu gebrauchen. Zilla konnte mir nichts sagen.« Als wir wieder zu Hause waren, nahm ihre Neugierde eine andere Richtung. »Exeter«, sagte sie nachdenklich, »er erwähnte Exeter. Mir geht es gerade wie Ihnen. Ich war nie in meinem Leben dort. Lassen Sie uns doch einmal sehen, was wir aus Büchern über Exeter erfahren können.« Sie sandte Zilla nach dem Vorderhause ab, um sich von ihrem Vater ein geografisches Wörterbuch zu erbitten. Ich folgte der Alten auf den Vorplatz und beruhigte sie, indem ich ihr zuflüsterte: »Ich habe Ihr Geheimnis bewahrt. Der Mann begegnete uns in der Dämmerung, wie Sie es vorausgesehen hatten. Ich habe mit ihm gesprochen und bin jetzt ebenso neugierig wie Sie. Holen Sie bitte das Buch.« Lucilla hatte mich, der Wahrheit zu gestehen, mit ihrer Hoffnung angesteckt, das geografische Wörterbuch könne uns vielleicht behülflich sein, die merkwürdige Frage des Fremden in Betreff des dritten vorigen Monats und seine sonderbare Behauptung, dass ich ihn durch meine auf ihn gerichteten Blicke betrübt habe, zu erklären. Zwischen der Amme, die sich außer Atem gelaufen hatte, und Lucilla, die vor gespannter Aufmerksamkeit nicht zu atmen wagte, sitzend, schlug ich in dem Wörterbuche den Buchstaben E auf und las laut das Folgende vor: Exeter, Stadt und Seehafen in Devonshire, ehemals der Sitz der westsächsischen Könige, hat einen bedeutenden Handel sowohl im In- wie im Auslande. Einwohnerzahl 33.738. Die Assisen für Devonshire finden im Frühjahr und Sommer statt. »Und was kommt dann weiter?« fragte Lucilla erwartungsvoll. Ich schloss das Buch und antwortete wie der Junge, der mich hergefahren hatte, mit drei einsilbigen Worten: »Sonst nichts mehr.« Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 6. Dezember 2023.